Hier ist es, wo die Tragödie und der irdische große Krieg beginnen. Die Notwendigkeit des Weges zur Rückkehr, in Sanskrit Urdhva-Rita, das Devayana jenseits des Grabes, die Bedeutung, das Gedächtnis, die Minne, die Erinnerung an die Göttlichen des verlorenen anderen Universums, das vernichtet wurde oder durch ein freiwilliges Abenteuer verloren ging, zu bewahren. Und was man eines Tages zurückerobern wird, falls es jemals zurückerobert werden kann, wird niemals dasselbe sein, obwohl es mehr sein könnte, denn nun erreicht man die Vollständigkeit von El-Ella oder El-A-El mit einem Gesicht, das der Erde, das Gerda ihren Geliebten mit ihrer Fleischrune gab. Deswegen gibt es hier drei Menschheiten: die Göttlichen der hyperboreischen Siddhas vor der Vermischung oder in der absoluten Persönlichkeit bereits Individualisierten, die Tulkus, hier auch Avataras genannt, die Bodhisattvas, die freiwillig zurückgekehrten, um den Halbgöttlichen zu helfen, das Vergessen zu verhindern, Avidya, um die Minne, die Sehnsucht zu bewahren, den Führer. Sie wohnen im himmlischen Asgard, in Agartha, in der inneren Erde oder in dieser Welt, die der anderen Hälfte unserer Sinne gehört. Es sind die Divyas, danach kommen die Viras, die Halbgöttlichen, die Helden, halb Gott, halb Mensch, die sich noch in Divyas, in das vollkommene Sein, in den absoluten Menschen, in den Sonnenmenschen verwandeln können. Und die dritte Menschheit der Tiermenschen, die Nachkommen des Neandertalers, die zahlreichste, die immer mehr zunimmt und die Erde bis zu ihren letzten Grenzen bevölkert. Sie dient dem Teufel, dem Demiurg, als Armee und wird außerdem zu seiner Nahrung am Ende des Manvatara. Das Hyperborea, auf das wir uns jetzt beziehen, das Irdische, das Polare, das Midgard der Arier, der Erde der Mitte, wird bewohnt von den halbgöttlichen Helden und bedeutet der Widerschein, der goldene Schatten des außerhimmlischen Asgard, das nach seinem Bild und ihm ähnlich erschaffen wurde. Hier hat Wotan sich in Rama verkörpert, seine heldenhafte und leuchtende Gestalt angenommen. Als einziges Mittel, den Ausgang aus der Wiederkehr zu erlangen, haben die Priesterinnen der schwarzen Sonne der polaren Mitternacht den Kult des magischen Amor gelehrt und Ehelichen den Amado, damit er seinen eigenen Sohn des Menschen gebären kann, den unzerstörbaren Träger der Ewigkeit, der vom Archetypen nicht verschlungen werden kann, weil er im Feuer roter Vraja geschaffen wurde, mit der runischen Alchemie Wotans und des Baumes Yggdrasil. Mit ihm wird er aus allem heraustreten, aus dem Kreis der Kreise, durch die Tür von Venus, und wird die Erde erlöst haben, die Natur umwandelnd, das Kali-Yuga übertreffen, so wie alle Yugas. Jehova und die weißen Verräter. Die Ankunft der Krieger Wotans auf Erden erzeugt eine wesentliche Veränderung, ein augenblickliches Anhalten des involutiven Prozesses im Rücklauf des erniedrigten Archetypus. Sie werden von der Rune Man Gebrauch machen, um ihr Ebenbild anzunehmen und ihn, er, das Feuer der schwarzen Sonne, mit der Gestalt des Menschen Man zu bekleiden. Aber es wird das Bild eines vollkommenen, goldenen, leuchtenden Körpers sein, den sie nur für Augenblicke bewohnen und der keine absolute Materialisierung erfahren wird, von der Oberfläche der Erde auf- und absteigend bis zum ersten Asgard durch die Tür von Venus. Sie belehren die Irdischen und helfen den halbtierischen und den farbigen Völkern, den schwarzen, gelben und roten. Die hyperboreischen Krieger waren weiß, beinahe blau, von blauem Blut. Ihre blonden Haare wehten im Wind jenes goldenen Zeitalters. Jedoch, die Katastrophe ereignet sich, als die Göttlichen sich in die Töchter des Menschen verliebten, zu deren Vervollkommnung sie selbst beigetragen haben. Sie vermischten sich und gebären die Kinder des Fleisches und des Todes. Sie haben sich in Sterbliche zurückgebildet. Wie ein dunkler Strom kommt die Rune Ür, die Norne Skuld, auf die göttlichen Krieger herab. Es erfüllt sich die Schicksalsstunde, die Stunde des Karma, des Verhängnisses. Sie bleiben gefangen auf Erden, im Fleisch, in der tierischen Todesgestalt. Und die Sehnsucht der verlorenen Welt verfolgt alle ihre Taten. Es sind die halbgöttlichen Helden einer sagenhaften Zeit. Wie konnte diese Niederlage, diese mythische Rassensünde geschehen? War es das Werk des feindlichen Demiurg? Oder der himmlische Siddha trat freiwillig auf den gefährlichen Plan der Entropie, der Auslöschung, um von da aus noch unsterblicher hervorzutreten, aufzuerstehen mit einem Gesicht, mit der vollkommenen Persönlichkeit, etwas, das die Göttlichen nicht erreichen, ohne die Göttlichkeit vorher verloren zu haben? Der Held setzt nun sein eigenes, unsterbliches Leben in einem synchronistischen heiligen Krieg aufs Spiel, denn seine Befreiung, seine Wiederauferstehung wird die Erde auch verwandeln, den Demiurg die endgültige Niederlage bereitend. Doch der Held hat eine Frist, um seine Note in der höchsten Reinheit erklingen zu lassen. Der Prozess wird geführt und bewacht von den Vorgesetzten oder Führer des Asgard, von Agartha, wo Wotan Lucifer selbst im Nichtvorhandensein des grünen Strahls jenseits der goldenen Sonne, wohin man durch das nicht vorhandene Licht der schwarzen Sonne gelangt, durch das Kreisen der Swastika Levogira, das der Wiederkehr, das des esoterischen Hitlerismus.